Nur die Dichter werden mich verstehen. Nachdem Professor Jung meine Geschichte »Die Besuche der Königin von Saba« während unserer Zusammenkunft in seinem Hause in Küsnacht am Zürcher See gelesen hatte, sagte er zu mir, »Sollten Sie einmal das Glück haben, dieser Königin zu begegnen, begehen Sie nicht den Fehler, sie zu heiraten. Diese Königin ist nur für die Liebe, nicht für die Ehe.« Und fügte hinzu, wie zu sich selbst redend, »Nur die Dichter werden mich verstehen.« Ich habe über diese Zusammenkunft mit Jung in meinem Buch »Der hermetische Kreis« berichtet und weiter mit ihm über dasselbe Thema mich unterhalten in »Noss, Buch der Wiederauferstehung«. Damals erhob er sich von seinem Sitz, hinter welchem er einen großen Wandteppich mit der Darstellung Shivas auf dem Mont Kailas angebracht hatte, um sich ein Buch aus seiner Bibliothek zu holen. Er öffnete dies und begann, mir seine Illustrationen, Zeichnungen, Mandalas und Symbole zu zeigen. Sie waren von einer bereits verstorbenen Frau gemacht worden, mit der Jung einen Prozess der Individuation versucht hatte, um hier einmal seine Ausdrucksweise zu gebrauchen. Als ich an diesem Nachmittag am Ufer des Zürcher Sees spazieren ging, drängte sich mir der Eindruck auf, dass Jung mir ein wichtiges Geheimnis aus seinem Leben und aus der Esoterik seiner Doktrin enthüllen wollte, denn er hatte das Mysterium meiner eigenen Enthüllung in meiner Geschichte, die Besuche der Königin von Saba, erfasst. Deswegen hat er ein Vorwort zu diesem Buch geschrieben, eine Tatsache, die er niemals vorher für ein literarisches Werk während seines langen Lebens getan hat. Er wusste sehr genau, wer diese Königin war, weil sie ihn auch besucht hatte. Damals sagte er mir, dass die Urheberin der schönen Mandalas und Symbole eine Frau skandinavisch-amerikanischer Herkunft war. Nach Jahren, als mein Buch »Der hermetische Kreis« in viele Sprachen übersetzt und veröffentlicht worden war, erhielt ich in der italienischen Schweiz, wo ich damals lebte, den Brief eines jungen Dänen, der das Buch gelesen hatte, in welchem ich auf jenes Gespräch mit Professor Jung hinweise. Er teilte mir mit, dass die Großmutter seiner Frau mit Jung zusammengearbeitet habe. Von ihr hatte die Familie die Gemälde und Schriften geerbt. Er übersandte mir auch eine Arbeit dieser Dame, »Der Freund im Unbewussten«. Außerdem lud er mich ein, mir ihre Gemälde anzuschauen und ihre Schriften in den Vereinigten Staaten zu lesen, wo sie aufgehoben werden. Leider habe ich die Reise dorthin nie machen können, um mich mit jener wertvollen und vertrauten Sammlung, mit diesem feinen Geheimnis in Verbindung zu setzen. Wir werden weiter bei Professor Jung bleiben müssen, von seiner Terminologie und tiefen Psychologie Gebrauch machend, jedoch sozusagen ins Gegenteil gehend, zu den Quellen zurückkehrend, woher er ihren Sinn entnahm, die hyperboreische Esoterik, der Hermetismus der Minnesänger. Er ermächtigt uns, diesen Versuch zu unternehmen durch die Tatsache, dass er uns erklärt hat, dass nur die Dichter ihn verstehen würden, weil wir ihn damit von einer schweren Last befreien, psychologisiert zu haben, es riskierend, den geistigen und magischen Stoff der Überlieferung des Goldenen Bandes zu zerstören, aus der Notwendigkeit, dem Geist des Kali-Yuga und dem psychoanalytischen Judentum dieser dunkelsten Epoche Zugeständnisse zu machen. Damit hilft Jung, uns in die Vorurteile und von der Wissenschaft beschwichtigten Sinne zu versetzen, bis in das Geheimnis des Blutes der Viras, die noch nicht tot sind, aber auch nicht leben, eindringen können. Anima, Animus. Die Königin von Saba ist nicht für die Ehe, weil sie nur für die magische Liebe ist. Man ehelicht sie nicht äußerlich, sondern innerlich. Diese Gestalt entspricht dem Jungschen Archetypus des Anima. Und wenn sie eines Tages außen erscheint, wenn sie sich uns in der äußeren Wirklichkeit vorstellt, muss die Wirklichkeit ihrer Liebe ein magischer und feierlicher Prozess sein, fähig, sie wieder zu verinnerlichen, um die Ehe mit der eigenen Seele herzustellen, mit dem Anima, wobei sie sich außen entfernen oder außen sterben muss, in der illusorischen Wirklichkeit der Maya, in der Welt des Samsara. Dies ist der Knoten eines schon beinahe durch die Jahrhunderte des Kali-Yuga vergessenen Mysteriums und das wir in der Geschichte des Parzival und des Gral entdecken. Dies war die Esoterik der Minnesänger, der Troubadoure des katharischen Languedoc, Dantes und des Fedele de Amor im langobardischen Italien. Ein Mysterium, das Jung versucht hat, wieder zu aktualisieren im Prozess der Individuation, Integration oder Totalisation, erreicht durch die Technik, die er in seiner tiefen Psychologie anwandte, so wie er es mir in den Mandalas und Symbolen gezeichnet hatte, die in Zusammenarbeit mit jener skandinavisch-amerikanischen Domna entstanden waren. Dieser Prozess wird sich tantrisch zwischen dem Arzt und seinem Patienten erfüllen, das heißt zwischen dem Eingeweihten und der Eingeweihten, zwischen dem Sadhaka und seiner Yogini. Mein gesamtes Werk ist auf dieses Mysterium der magischen Liebe mit dem eigenen Anima konzentriert, auf diese Einweihung des Amor der Minnesänger. Und Jung wusste dies, er hatte es erfasst, deshalb hat er das Vorwort zu meinem Buch geschrieben. Die Königin von Saba ist der Archetypus des Anima. Als solche kann sie uns mehr als einmal im Leben besuchen, sich konstellierend, um den jungschen Ausdruck zu gebrauchen, mit der Erscheinung einer wirklichen Frau. Am Ende seiner Tage prägte Professor Jung den Ausdruck Psychoid, um sich auf seine Archetypen zu beziehen, seine tiefe Unruhe vor diesen Erscheinungen, die weder menschlich noch anscheinend ein bloßes Produkt des Unbewussten waren, deutlicher zu machen. Wo er diese Zweifel am klarsten ausdrückte, war im Vorwort zu meinem Buch »Die Besuche der Königin von Saba«. Er sagte, »Bekannte archetypische Gestalten sind klar unterscheidbar, aber sie ähneln am wenigsten den spontanen Produkten des Unterbewussten, an die ich mich gewöhnt habe.